Auf Sizilien, wo Totorinas Todesschwadronen aus dem Nichts auftauchten, um seine Feinde auszurotten, hatte die Bürgerschaft und sogar die Polizei Mühe zu erkennen, wer gegen wen kämpfte. In Kampanien dagegen gab es offene Provokationen und Proklamationen, und niemand hatte irgendwelche Zweifel, wie die Front verlief. Diese gegensätzlichen Taktiken der Kriegführung entsprachen einem seit langem bestehenden Unterschied im öffentlichen Image der beiden kriminellen Bruderschaften. Der nüchtern gekleidete sizilianische Mafioso hatte traditionellerweise ein unauffälligeres Profil als der Camorrista. Mafiosi sind so sehr daran gewöhnt, den Staat und die herrschende Elite zu unterwandern, dass sie lieber mit dem Hintergrund verschmelzen, als sich in trotzigen Posen gegen die Behörden zu ergehen. Diese waren schließlich schon oft auf ihrer Seite. Camorristi dagegen spielten lieber vor Publikum. Niemand könnte diesen Umstand anschaulicher darstellen als der Giuliano-Clan, bestehend aus Pio Vittorio Giuliano und einigen seiner 11 Söhne und deren Vettern aus der berüchtigten Caspa Neapels, dem Forcella-Viertel. Die Unverfrorenheit ihrer Macht, die Familie belegte einen Wohnblock, der wie der Bug eines gewaltigen Schiffes an einer Straßengabelung deute, mitten im Zentrum des Forcella-Viertels, wäre den Camorristi des 19. Jahrhunderts mit ihren goldenen Ringen, den bestickten Westen und weiten Hosen durchaus vertraut gewesen. Der zweitgeborene Giuliano-Sohn Luigi, 1949 geboren, übernahm das Familienunternehmen als 20-Jähriger. Er wäre gern Schauspieler und Dichter geworden, ein Goldkettchenträger, dessen Erfolg bei den Damen ihm den Spitznamen Lovigino einbrachte. Eine Kombination aus dem englischen Wort Love und der Koseform von Luigi. Lovigino's gefährlich gutes Aussehen und seine bestürzend blauen Augen erklären seinen zweiten Spitznamen, Eisauge. Als Lovigino sich 2002 schließlich als Kronzeuge zur Verfügung stellte, gestand er den Mord an einem NCO-Killer namens Giacomo Frattini. Frattinis frisches Aussehen brachte ihm den Spitznamen Bambulella ein, Puppengesicht, obwohl sein ganzer Körper von Knast-Tattoos übersät war. Im Januar 1982 lockte ihn ein Hinrichtungskommando in eine Falle, folterte ihn und beauftragte dann einen befreundeten Metzger, ihm Kopf und Hände abzuschlagen und das Herz herauszuschneiden. Seine zerstückelte Leiche deponierte man, auf mehrere Plastiktüten verteilt, in einem Fiat Cinquecento Belvedere unweit der Piazza Carlo Terzo. In einer nahegelegenen Telefonzelle wurde das Bekennerschreiben einer imaginären linksgerichteten Terrorgruppe hinterlegt. Der Tote wurde darin als Knastvollstrecker geschmäht, als Knecht eines irren, zuckerkranken Fanatikers, womit Raffaele Cutolo gemeint war, der Professor. Mit Geld um sich zu werfen, wie es die Giulianos taten, war nie der einzige Ausdruck krimineller Autorität in Neapel. Historisch gesehen beheimatet das Gebiet im Norden der Stadt eine stillere Sorte Camorristi, die sich ebenfalls der Nuova-Familie anschließen würde. Marano ist ein kleines landwirtschaftliches Zentrum, das schon lange als Hochburg der Camorra gilt. 1955 erschoss der Sohn des früheren Bürgermeisters der Stadt, Gaetano Orlando, den großen Pasquale, den Kartoffelpreispräsidenten. In den 1970ern und 1980ern galten Gaetano Orlandos Neffen Lorenzo, Gaetano, Angelo und Ciro Nuvoletta als die mächtigsten kriminellen Kampagnens. Sie wurden während der Blütezeit des Tabakschmuggels in die Cosa Nostra eingeführt. Ihr Bauernhof, der von Bäumen geschützt auf einem Hügel vor der Stadt stand, war während des Krieges zwischen der NCO und der NF der Schauplatz aller wichtigen Treffen. Die Nuvolettas bevorzugten das unauffällige Erscheinungsbild ihrer Brüder in der Cosa Nostra. Der Clan verdiente sowohl am Bauwesen als auch am Schmuggel, an Grundbesitz, an Erpressung, an der Landwirtschaft wie an Betrügereien. Trotz ihres Wohlstands waren die Nuvolettas so unauffällig, dass die Carabinieri im Dezember 1979, als sie den Corleoneser Mafioso Leo Luca Bagarella in Besitz eines Fotos festnahmen, auf dem ein Geschäftsmann mit graumeliertem schwarzen Haar zu sehen war, Monate brauchten, um ihn als Lorenzo Nuvoletta zu identifizieren. Kein Wunder also, dass Lorenzo Nuvoletta zum Capo Mandamento, Bezirksboss der drei kampanischen Familien der Cosa Nostra, bestimmt wurde, dessen Aufgabe darin bestand, in der Palermer Kommission die neapolitanischen Interessen zu vertreten, und zwar über seinen wichtigsten Kontaktmann, Michele Greco, genannt der Papst. Die Nuova Familia spiegelte demnach die traditionelle Vielfalt des organisierten Verbrechens in Neapel und Kampanien. Und diese Vielfalt erklärt auch, warum es ganz danach aussah, als würden die Gräuel weitergehen, ohne dass jemals eine Seite siegen würde.